Und dein Herr hätte nimmer die Städte vernichtet, bevor er nicht in ihrem Mittelpunkt einen Gesandten hätte erstehen lassen, der ihnen unsere Zeichen verliest. Und wir hätten die Städte nimmer vernichtet, wenn ihre Bewohner nicht ungerecht gewesen wären.